F. Übung 2. Umtausch und Reklamation. 2a. Malte und Lisa arbeiten in einem Laden für Outdoor-Ausrüstung. Heute war ein schwieriger Tag, denn ständig gab es Beschwerden von Kunden. Am Abend gehen sie noch zusammen in eine Kneipe. Hören Sie und kreuzen Sie an. Was ist richtig? Was ist falsch? Puh, mir reicht's für heute. Dauernd irgendwelche Beschwerden. Was war denn da los? Bei mir ganz genauso. Ein komischer Tag. Aber lustig war der eine Typ, der sein Zwei-Mann-Zelt umtauschen wollte, weil seine Freundin Angst hatte, ihr ganzes Gepäck würde nicht ins Zelt passen. Was? Echt? Ja, es war ihm richtig peinlich. Und dann hatte er auch noch den Kassenzettel vergessen. Zuerst dachte ich, dass ich es deshalb nicht umtauschen kann und habe den Chef gefragt. Der meinte, an der Verpackung kann man eindeutig erkennen, wo das Zelt gekauft worden ist. Und außerdem wollte der Kunde sowieso einen Umtausch und hat dann ein Viermann-Zelt genommen und den Differenzbetrag noch nachgezahlt. Also für uns ein gutes Geschäft. Na, den Campingurlaub von den beiden würde ich ja gern mal beobachten. Da hat der gute Mann sicher kein einfaches Leben, wenn seine Freundin mit 3 Koffern ins Zelt einzieht. Und bei dir? Was war bei dir los? So ein Typ kam da an mit einem völlig verdreckten Zelt. Er hat behauptet, wir hätten es ihm als absolut wasserdicht empfohlen. Und in seinem Urlaub wäre nur nach einem kurzen Regenschauer das Wasser innen 5 cm hoch gestanden. Der spinnt doch. Ja, das habe ich ihm etwas vorsichtiger auch gesagt. Aber er hat sich fürchterlich aufgeregt, wollte natürlich auch gleich den Chef sprechen und wollte sein Geld zurück. Was wirklich unglaublich ist, wenn man mit so einem schmutzigen Zelt ankommt. Ich glaub's nicht. Was er nicht alles gesagt hat. Er sei absichtlich getäuscht worden und unsere Werbung würde viel mehr versprechen, als das Zelt tatsächlich wert sei. Und er hätte einen Anspruch darauf, das Zelt zurückzugeben. Das sind doch die Zelte von Ashwood. Bisher waren doch alle Kunden mit denen zufrieden. Ich weiß auch nicht, was der Mann mit dem Zelt gemacht hat. Wahrscheinlich hat er unter einem Wasserfall gezeltet. Aber unser Chef hat das Problem wirklich geschickt gelöst. Er ist freundlich und höflich geblieben. Dass das Zelt einen Mangel hat, darauf hat er sich nicht eingelassen, sondern hat gesagt, dass er einem unzufriedenen Kunden aus Kulanzgründen natürlich gerne entgegenkommen kann. Selbstverständlich werde er dem Kunden sein Geld zurückgeben, müsse aber eine gewisse Summe abziehen, da dieser ja das Zelt eine Zeit lang genutzt habe. Das heißt, er hat nach der Reinigung ein fast neuwertiges Zelt, was er als Vorführstück verkaufen kann und hat noch eine ordentliche Summe als Nutzungsgebühr bekommen. Nicht schlecht. Damit hat er ihn als Kunden sicherlich behalten. Das glaube ich auch. Wobei ich persönlich gern auf solche Kunden verzichten würde.